Gut, wo soll ich am besten anfangen? Also, es ist so, dass wir letzte Woche Dienstag in der Fraktion über die Frage des Dienstwagens gesprochen haben. Dort haben wir einen Beschluss von 4 zu 2, dafür, dass ich den Dienstwagen nutze, Hintergrund für. Es ist so, dass Termine mehr werden und es teilweise auch Termine sind, die nach ja, sehr lange Arbeitszeiten ist und ich für mich persönlich sage, dass ich nicht mehr gerne übermüdet und komplett erschöpften Zustand Auto fahren möchte. Ich glaube, dass solche Sachen wie Fahrzeitenregelungen und so sinnvoll sind und die sollten auch für Leute gehen, die in der Politik tätig sind. Und es vermehrt sich halt mehr und mehr im Moment. Zusätzlich dazu möchte ich gerne auch in der Zukunft mehr Termine wahrnehmen und nach außen. Und weil es halt auch immer dann die beste Öffentlichkeitsarbeit ist, die wir haben können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu realisieren. Ich glaube, Termine in Kiel sind nicht so das Problem. Das ist, glaube ich, unstrittig. Da kann man notfalls auch ein Taxi nehmen. Die Frage ist natürlich, was mit Terminen im Land sind, die unterwegs sind. Es sind halt relativ viele Termine, die unterwegs sind. Jan hatte das, glaube ich, mal aufgearbeitet. Ich glaube, dass Jan hatte das aufgearbeitet. Das war 2014, also dieses Jahr bisher, hatte ich insgesamt 79 Termine nach 18 Uhr. Daraus sind 29 Termine nach einem 12-Stunden-Arbeitstag und 22 Abendtermine davon außerhalb Kiels. 23 Termine ist Jan gefahren, aber da muss man natürlich zu so sagen, Jan ist nicht als Fahrrad angestellt und zweitens arbeitet Jan auch den ganzen Tag und ist jetzt auch wenn man das Arbeitsschutzgesetz sieht, auch nicht eigentlich derjenige, der noch fahren sollte. Ich habe bisher punktuell, ich glaube, es waren 3 oder 4 Gelegenheiten, durch eine Kulanzlösung des Landtages, einen Fahrer und Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommen. Das waren, ich glaube, ein Termin in Berlin, einer in Dänemark und bei den anderen beiden weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, einer war noch in Lübeck. Der vierte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das ist allerdings eine Lösung, nur wenn der Landtag einen Fahrer und einen Wagen frei hat. Es gibt keinen Pool für Fahrer oder sonst wie. Das ist tatsächlich nur, wenn ein Springerfahrer, der für Krankheitsfälle, für Krankheitsvertretungen gerade zur Verfügung steht. Wie gesagt, das ist die Tatsache an sich. Es gibt noch natürlich die Möglichkeit des ÖPNV. Ihr wisst allerdings, wie gut der ÖPNV in Schleswig-Holstein ausgebaut ist und dass ich, gerade wenn es spät wird, abends es schwierig wird, zurückzukommen. Und man natürlich dementsprechend A, entweder da Termine nicht wahrnehmen kann, weil man nicht nach Hause kommt, oder B, halt Hotelrechnungen in Frage kommen. Selbstfahren ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ich ehrlich gesagt nicht gerne bevorzugen möchte, aus vorhin genannten Gründen. Taxirechnungen innerhalb von Schleswig-Holstein. Es gab einmal eine Ausnahme, da hat der Landtag, weil sie keinen Fahrrad zur Verfügung stellen, ein Taxi zur Verfügung gegeben, ist allerdings nicht die vom Landtag bevorzugte Variante. Die Verwaltung des Landtages, und das ist die Variante, die ich jetzt auch genommen habe, bevorzugt, dass Dienstwagen und Fahrer angeschafft werden. Das heißt nicht, dass ein Fahrer jetzt 365 Tage für mich für Abruf bereitsteht. Wenn ich den nicht nutzen sollte, nutzt der Landtag den. Sprich, der Fahrer wird dann Leute wie den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Verwaltungsmitarbeiter oder andere Landesbeauftragte oder andere Fraktionsvorsitzende, wenn die deren Fahrer ausfällt, fahren. Das ist die, wie gesagt, die bevorzugte Variante der Verwaltung. Von den Kosten her, das teuerste an dem ganzen Sache ist tatsächlich der Fahrer. Müssten knappe 40.000, irgendwas zwischen 40 oder 45.000 sein. Das müsste ich nochmal nachgucken. Das Auto an sich ist vergleichsweise günstig. Grob gerechnet 300 € im Monat für Leasinggebühren. Versicherungskosten fallen im Land nicht an. Weil das Land seine Fahrzeuge generell nicht versichert, und auch nicht versichern muss. Und dann natürlich die Verbrauchsmaterialien, die, wenn ich mit eigenem Wagen unterwegs bin, kann ich 30 Cent den Kilometer gegenüber dem Landtag abrechnen. Es waren keine Parteitermine, meines Wissens. Das sind tatsächliche mandatsbezogene. Wenn es darum geht, schon, jetzt hast du mich auf dem Konzept. Also, wie gesagt, Dienstwagen ist relativ das geringste Problem. Fahrer ist das teuerste an der Sache. Das ist eigentlich, worauf es ankommt. Mir ist es eigentlich egal, was für ein Auto ich fahre. Von mir aus kann da auch mich mit meinem eigenen Auto durch die Gegend fahren. Allerdings macht das natürlich der Landtag nicht mit. Die bevorzugen dann eigenes Fahrzeug, das dem Landtag gehört. So, das eingangs dazu. Ich würde jetzt einfach vielleicht mal zu Fragen übergehen. Gibt es irgendwie eine Wortmeldeliste oder sowas? Verzeihung, wenn ich das nicht mitbekommen habe. Deswegen frage ich ja nach Moderation unter anderem. Also ich habe ein Pad aufgemacht mit einer Rednerliste. Wir können ja mal probieren, ob es selbst organisiert funktioniert. Ach so, noch dazu sagen, den Wagen könnte ich theoretisch privat nutzen, müsste dann halt jeden gefahrenen Kilometer abrechnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, ich glaube auch 30 Cent den Kilometer. Sprich, ich muss, der Wagen wird mit Fahrtenbuch geführt. Stellst du das Pit-Pad bitte öffentlich? Ah, ich habe mich schon gewundert, sorry. Ist jetzt. Also momentan bin ich einfach sprachlos. Na gut, Sigi? Ja, mich würde mal interessieren, bevor wir zur ganzen Motivation etc. kommen, wie denn überhaupt der Ablauf zu dieser Entscheidungsfindung war. Also magst du mal berichten von deinen ersten Gedanken und wie du dann diese Entscheidung weiter vorangetrieben hast, also ob aktiv oder ob passiv. Also meine ersten Gedanken, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht genau sagen, waren meine ersten Gedanken. Wir hatten die Diskussion zum Fragen-Dienstwagen sehr früh diskutiert im Landtag. Da war ja Patrick ja Fraktionsvorsitzender und die Fraktion hat das ja ausgiebig diskutiert hin und her, ob es wir welche Modelle wir nehmen, ob es ein Fraktionwagen ist. Wir hatten ja diverse Vorstellungen, die sich nicht realisieren konnten. Und damals war Patrick, Fraktionsvorsitzender, natürlich entschieden, dass er keinen Dienstwagen braucht. Ich persönlich halte das für, oder habe es damals eigentlich schon kritisch gesehen, aber wir haben uns ja darauf geeinigt damals, dass wir die Fraktion keinen Dienstwagen macht, weil wir keine gangbare Lösung gefunden haben. Sagen so, wir sind dann, ich bin ja später dann Fraktionsvorsitzender geworden, ich habe es natürlich gemerkt mit den Terminlast, ist halt immer mehr geworden und ich habe teilweise hatte ich abends Termine, da haben mich halt andere Fraktionsvorsitzende mitgenommen und haben mich halt nach Hause gebracht, wenn es halt nicht ging oder wie gesagt, ein Taxi gefahren oder dergleichen und irgendwann hat der Punkt erreicht, wo ich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, das war ein Termin, den hatte ich in Weißenhäuser Strand, das war eine Veranstaltung der GdP und da bin ich abends nach Hause gefahren und habe gemerkt, für mich persönlich, es geht eigentlich nicht mehr. Das ist so eigentlich das zentrale Erlebnis, wo ich mich halt noch erinnern kann, dass es halt echt nicht ging. Das ist knapp, weiß ich, ein bisschen nachgucken, Terminkalender, ein Jahr oder anderthalb her. Und seitdem habe ich ja halt darüber nachgedacht, das zu machen. Die Verwaltung hat es natürlich immer von sich aus angemerkt, dass ich das eigentlich dieses Recht hätte und das nutzen sollte. Ich habe auch zwischenzeitlich mit Abgeordneten darüber gesprochen. Ich habe allerdings nie die Entscheidung forciert. Das habe ich jetzt erst kürzlich gemacht, weil wenn ich von diesem Recht Gebrauch machen muss, möchte, dann muss es halt zum nächsten Haushalt eingetragen sein. Raphael? Eine ganz kurze Frage zum Prozedere. Sind jetzt Nachfragen erlaubt oder kommt der nächste auf der Rednerliste? Mir das kannst du auch gerne eine Nachfrage stellen zu diesem konkreten Punkt. Also ich würde gerne wissen, wie dieser Punkt in der Fraktion bearbeitet wurde. Also sprich, wie ist er überhaupt da reingekommen? Also ich frage auch ganz konkret, dann kannst du es ja bestreiten oder bestätigen. Mir wurde angetragen, dass du zunächst einmal mit der Verwaltung gesprochen hast, dann dort praktisch diesen Dienstwagen mehr oder minder beantragt hast oder zumindest dich dort dafür stark gemacht hast. Und dann deine Fraktionskollegen jeweils nacheinander in 5 Minuten informellen Gesprächen darüber informieren wolltest, dass du dir jetzt einen Dienstwagen zulegst. Erst das Einschreiten von Wolfgang Dutter hat dafür gesorgt, dass das Ganze überhaupt auf der einem Tagesordnungspunkt einer Fraktionssitzung aufgetaucht ist. Bin ich da richtig informiert oder war der Ablauf ein anderer? Also als erstes habe ich natürlich mit der Verwaltung vorher darüber gesprochen und natürlich mit denen gesprochen, welche Optionen ich habe. Ich glaube, das ist irgendwie auch eine natürliche Geschichte. Ich habe mit Uli, Sven und Angelika regelmäßig über die Sache gesprochen. Uli hat mir über Monate hinweg zum Beispiel gesagt, dass ich das machen soll, Sven genauso. Und von Angelika wusste ich da auch Bescheid. Von den drei war ich definitiv sicher, dass sie mich in dieser Entscheidung dort unterstützen. Ich hatte dann ein Gespräch mit Wolfgang, habe ihm gesagt, hier, ich möchte gerne diese Entscheidung treffen, ich möchte diesen Dienstwagen nutzen, und Wolfgang ist da an der Stelle schon, sagen wir, explodiert ist vielleicht das falsche Wort, aber hat mich da schon sehr stark kritisiert dafür. So, daraufhin hat Wolfgang das dann auf die Fraktionssitzung getroffen. Das war eigentlich nur die Information, die ich Wolfgang gegeben hatte an der Stelle, dass ich das vorhabe, ohne dass ich da jetzt an der Stelle einen Antrag gestellt habe. Mir steht eigentlich zu, dass ich diesen Dienstwagen nutze. Und also es ist halt per Geschäftsordnung geregelt, dass die Fraktionsvorsitzenden Dienstwagen haben. Und ich wollte halt mit ihm darüber sprechen. Ich habe ihn darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich das vorhabe. Daraufhin hat Wolfgang das dann auf die Fraktionssitzung geholt und das auch dort diskutiert, ja. Okay, danke. Dann jetzt Raphael. Ja, hallo. Mich würde mal interessieren, oder was ich nicht verstehe, ist, dieser Fahrer soll jetzt quasi exklusiv für dich sein, aber wenn er nichts mit dir zu tun hat, kann er auch von anderen benutzt werden. Habe ich das richtig verstanden? Also der Fahrer wird eingestellt vom Landtag und der Landtag macht das Ausschreibungsverfahren, stellt die Person ein und so weiter und so fort. Ich hätte Vorzugsrecht auf einen Wagen mit Fahrer. Ob es immer dieser Fahrer ist, steht außer Frage. Im Moment tauschen sie die Fahrer im Moment ein bisschen durch, weil sie enge Kapazitäten haben. Aber theoretisch wäre das ein Fahrer, der primär mit Vorzugsrecht für mich da ist. Also das bedeutet, wenn ich einen Termin habe und sage, ich möchte jetzt gefahren werden, dann habe ich das Vorzugsrecht. Wenn ich den Fahrer nicht nutze, nutzt die Landtagsverwaltung ihn, um halt andere Menschen durch die Gegend zu fahren. Gut, okay, also Vorzugsrecht. Okay, wie sieht es aus eigentlich mit den Taxikosten? Hast du da einen Überblick, wie hoch die bislang waren? Nein, habe ich nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwann zu erfahren? Da ich meistens eigentlich selbst gefahren bin oder Jan mich gefahren hat und Taxi über den Landtag direkt abgerechnet worden, keine Ahnung, müsste ich die Verwaltung fragen, kann ich dir nicht sagen. Alles klar, vielen Dank erstmal. Angelika. Ja, okay. Also erstmal, weil es ja mehrmals über die Fraktion gesprochen worden, wir haben eine Diskussion darüber gehabt 2012, ohne Beschlussfassung übrigens, weil die Entscheidung liegt beim Fraktionsvorsitzenden, Patrick Breyer wollte das nicht, und wir haben Alternativen diskutiert, aber nie zu Ende entschieden. Also ich wollte zum Beispiel einfach ein Ticket für Schleswig-Holstein, ÖPNV und AKN haben, damit ich, weil ich mich geweigert hatte, nach Kiel zu ziehen wie die anderen oder die schon da gewohnt haben. Also für mich wäre es einfach geil gewesen. Ich hätte gesagt, okay, ich nehme ein ÖPNV-Ticket und bin so beweglich in Schleswig-Holstein. Das ging aber auch aufgrund Bedenken von der Landtagsverwaltung nicht. Wir haben auch überlegt, ob wir ein Fraktionsauto, ihr kennt ja unser Ankündigungsplakat, so einen alten Bulli, VW-Bus, wo alle drin sind, wenn wir zur öffentlichen Fraktionssitzung fahren. Aber das alles ist im Sande verlaufen. Was die Frage betrifft, von Sigi war es, glaube ich, wie Torge davor gegangen sein soll. Sigi, ich habe jetzt 30 Jahre Politik auf dem Buckel und habe immer die Fahrbereitschaft vom Bundestag und vom Europaparlament in Anspruch genommen, wenn es notwendig war, nur dann natürlich. Es ist ja nicht so, dass man sich dann nur noch rumgurken lässt. Und notwendig ist es dann, wenn du einen vollen Fraktionstag hast oder Ausschusssitzung oder Plenum und dann abends noch eine Veranstaltung hast und du brauchst irgendwo auch mal Zeit, entweder um einmal Luft zu holen oder eben auch, um dich nochmal thematisch umzustellen, weil das passt ja nicht immer gleich zusammen, dich zu konzentrieren und dann nicht vollkommen abgehängt auf so einem Termin auf dem Podium zu sitzen. Bist froh, dass du es geschafft hast, da hinzukommen, aber bringst irgendwie auch nicht mehr so richtig was Gutes raus. Deswegen habe ich Torge öfter gefragt und nicht nur deswegen, sondern weil wir auch Fraktionsklausuren machen als Abgeordnete in der Vergangenheit und auch weiter. Und wir uns versprochen haben, in einer solchen Abgeordnetenklausur aufeinander aufzupassen. Und das hat für mich dazugehört. Und wenn ich gesehen habe, was Torge gemacht hat und wusste zum Teil auch, dass er für mich, das war zum Beispiel ein Termin in Appenrade in Dänemark, dass er dahin fährt, wo ich gesagt habe, ey, geht das überhaupt? Weil, Und ja gut, es ist eine Riesenbelastung und deswegen habe ich ihn ermuntert, wirklich für sich die Entscheidung zu treffen, weil ich kann mir echt, ich habe keinen Bock auf einen Torge um den Baum gewickelt, nur weil er nachts um eins aus Dänemark zurückfährt. Und das möglicherweise auch noch für mich. Ich stehe nicht auf der Rednerliste, trotzdem möchte ich das eine oder andere dazu sagen. Ich würde gerne als nächstes von Torge heute hören, was der Torge von 2011 zum Torge von heute sagen würde, wenn der Torge 2011 gewusst hätte, dass er irgendwann einen Chauffeur mit Auto bekommt. Das ist das eine. Und das zweite ist, vielleicht ist es vollkommen der falsche Ansatz, zu sagen, ich brauche einen Dienstwagen, um alle Termine wahrnehmen zu können für die Piratenpartei, sondern vielleicht ist ein anderer Ansatz besser. Ich lasse mich nicht ausbrennen, ich will nicht überbrennen, ich möchte nicht nur ein Häufchen Asche sein, sondern vielleicht macht es auch mal Sinn, einen Terminkalender zu stutzen, damit neben der politischen Arbeit auch ein menschliches Leben möglich ist. Was der Torge 2011 für den Torge von heute sagen würde. Wahrscheinlich würde der Torge 2011 nicht verstehen, was der Torge 2014 macht. Der Torge 2014 kann aber von sich behaupten, dass er, ich glaube, dazugelernt hat und ein besseres Bild davon hat, was ein Politiker macht und welche Belastung auf einen zukommt. Ich glaube, das ist jetzt auch echt nicht zielführend, die Frage zu sagen, was man 2011 gedacht hat. Ich glaube, ein Mensch sollte auch in der Lage sein, dazuzulernen. Okay, Anne. Ja, ich habe das jetzt mal alles so ein bisschen aufgenommen, was schon gesagt wurde. Für mich stellt sich einmal die Frage, tue ich alles das, was ich tun kann? Damit meine ich jetzt, nehme ich alles in Anspruch, was mir zur Verfügung gestellt wird? Das ist jetzt eine Frage, die ich einfach an alle stelle, nicht nur an Torge. Was mich interessiert ist, im Vorfelde deine Gedanken bezüglich, was könnte die Basis davon halten? Das wäre das eine. Und das andere, was mich interessiert, ist natürlich auch nicht die Quantität, sondern auch die Qualität der Fahrten. Natürlich möchten wir, und finde ich auch gut, dass die Fraktion mit auf dich aufpasst, sehe ich auch so, ist absolut wichtig. Aber Politik ist manchmal auch wie ein Rausch und man muss schon ein bisschen auch abschätzen lernen, was nützt uns die Wahrnehmung eines Termines und was nützt sie uns nicht? Muss ich alles wahrnehmen oder kann ich das so ein bisschen kanalisieren, was auch wirklich der Piratenpartei nützt? Und das Dritte wäre, wenn du jetzt einen Fahrer hast und wenn du jetzt ein bisschen entspannter bist, sehen wir dich dann auch mehr mal im Land auf Stammtischen und bei Veranstaltungen? Also Gott, die erste Frage muss, glaube ich, jeder für sich selbst beantworten, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif. Ist halt eine Suggestivfrage. Nein, man muss nicht alles beanspruchen, was man beanspruchen kann. Ich glaube, da um die Frage geht es hier gerade gar nicht. Was die Termine angeht, ich nehme einen Großteil der Termine nicht wahr, die ich bekomme, Einladungen zu. Ich werde nicht zum 95. Fest der chinesischen Botschaft zu feiern von Schieß mich tot fahren, weil es auch erstens mich und die Piratenpartei nicht weiterbringt. Es gibt aber dennoch einige Termine, die ich halt wahrnehmen muss, und es kommt auch dazu, dass man Termine wahrnehmen muss als Fraktionsvorsitzender. Da kommt man nicht drum herum. Es gibt halt auch Termine, wo es eigentlich auch angebracht ist, dass man da ist, weil man auch nicht nur jetzt irgendwie einen Nutzen draus zieht, sondern weil es auch eine Geste ist. Das beste Beispiel, am 9. November ist jetzt die 25-Jahr-Feier zum Tag zum Fall der Mauer. Ich glaube schon, dass es richtig und wichtig ist, dass da auch Piraten repräsentiert sind und dass sie auch dort gesehen werden. Bringt uns politisch relativ wenig an der Stelle, aber das gehört auch etwas dazu, zum Beispiel als Fraktionsvorsitzender dort auch zu repräsentieren. Das ist auch eine Geste, die man da macht an der Stelle. Von daher kann man, glaube ich, nicht nur sortieren zwischen was nutzt mir oder was nutzt der Piratenpartei den Termin. Ich glaube, viele Termine sind einfach Schrott und zu denen gehe ich auch gar nicht. Aber einige sind halt auch schon durchaus wichtig, und ich glaube, ich selektiere und sortiere das halt auch schon durchaus sehr gut. Und ob ich mich gerne im Land mehr sehen, auf Veranstaltungen, wenn ich die Zeit habe, immer gerne. Ich glaube, ich mache schon verdammt viel. Im Moment bin ich halt sehr stark mit beschäftigt, zum Beispiel mit Haushalt und solche Sachen. Und ich sitze eigentlich im Moment eher lange im Büro, als dass ich auf Termin unterwegs bin. Ja, danke. Also zwei meiner Fragen sind beantwortet, die dritte noch nicht. Das wiederhole ich auch gern nochmal. Also ich sehe, dass du dich über die Qualität der Fahrten, dass du dir da Gedanken gemacht hast. Aber die Frage, hast du dir mal überlegt, was oder wie die Basis darauf reagieren könnte? Im Vorfeld? Entschuldigung, die Frage habe ich vergessen. Natürlich mache ich mir auch da Gedanken darüber. Ich kann auch die Kritik daran verstehen. Es ist natürlich ein Umkehrpunkt zu dem, was Patrick gesagt hat. Und es ist natürlich ein Abschwung von einer Position, die Patrick vertreten hat früher. Ich habe natürlich die Abwägung auch für mich gemacht. Und ich habe natürlich auch lange Zeit zum Beispiel auch nicht sehr stark auf dieses Recht gepocht, weil ich halt auch nicht wollte an dieser Stelle, dass dort ein Konfliktherd auftaucht. Ich bin aber für mich dann zum Ergebnis gekommen, dass das so nicht mehr geht. Wir können gerne qualitativ darüber sprechen, was eigentlich die Aufgabe eines Fraktionsvorsitzenden ist. Bin ich gerne bereit. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Fraktionsvorsitzender viel unterwegs ist und auch viel in der Fläche gesehen wird. Und da gehört es auch dazu, dass man halt auch viel unterwegs ist. Und ich für mich selbst sehe im Moment, dass ich eigentlich viel mehr zu sehr mit fraktionsinterner und landtagsinterner beschäftigt bin und eigentlich viel mehr draußen sein sollte in der Fläche, um halt auch die Piraten halt auch irgendwie in die Fläche zu tragen. Und das ist eigentlich die beste Öffentlichkeitsarbeit, die ich an der Stelle auch mitmachen kann. Sigi. Ja, ich habe erst nochmal eine Anmerkung zu Angelikas Wortbeitrag. Verstehe ich dich richtig, dass du sagst, okay, also Torge hat viele Termine, aber eigentlich haben wir Landtagsabgeordnete auch viele Termine, und eigentlich wäre es dann doch besser, um die Sicherheit herzustellen, dass eigentlich alle Landtagsabgeordneten dann auch so einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt werden müssen. Und dann so für mich ganz persönlich nochmal, weil ich ja auf kommunaler Ebene arbeite, als Kreistagsabgeordneter, ob du dann der Meinung bist, dass auch sämtlichen Kreistagsabgeordneten ein Dienstwagen zur Verfügung steht, weil die haben im Gegensatz zu euch zusätzlich auch noch einen Ganztagesjob, den sie von morgens bis abends machen müssen, und ich kann die Tage nicht zählen, wo ich nachts um 1 oder 2 von irgendwelchen Veranstaltungen nach Hause gefahren bin. Das würde mich mal interessieren. Und dann an Torge. Wir haben jetzt ganz viel über Termine hin und her und vor und zurück gesprochen. Ist denn mittlerweile dein Terminkalender wieder öffentlich anzusehen, dass man mal abschätzen kann, einfach so um das zu werten, wie viele Termine das denn so sind im Monat, im Jahr? Ich fange dann mal an, Sigi, weil du mich direkt angesprochen hast. Ich glaube, du hast mich vollkommen falsch verstanden. Ich habe nur gesagt, dass es unter einer bestimmten Belastung nicht nur sinnvoll ist, sondern auch wirklich einem ermöglicht, das Pensum an Arbeit abzuarbeiten, inklusive repräsentativer Termine. Wir sind, da magst du recht haben, ein Stück natürlich als Landtagsfraktion den Strukturen und Hierarchien im Landtag unterworfen. Wenn jemand Fraktionsvorsitzender ist und seine Arbeit macht, dann muss er auch bestimmte Termine wahrnehmen, was bei weitem nicht alle Abgeordneten betrifft. Ich habe auch aus der Diskussion mitgenommen, Sven, und das ist natürlich richtig zu fragen. Ich meine, wo ist eigentlich für mich die Grenze? Oder versuche ich durch zusätzliche Kapazitäten wie Fahrer oder Auto mich letztlich vollkommen zu verausgaben, weil ich dann irgendwie nur noch unterwegs bin und letztlich dann auch nicht mehr zu gebrauchen. Das muss jeder für sich selber entscheiden und ich denke, Torge hat das sehr bewusst für sich überprüft. Zumal ich weiß, dass er nicht irgendwelche Gaga-Termine macht, sondern wir wirklich alle Abgeordneten, wir könnten an jedem Abend auf 3 Veranstaltungen sein. Und das heißt aber nicht, dass ich dafür gesprochen habe, Sigi, dass jeder Abgeordnete einen eigenen Fahrer hat. Was ich mir natürlich vorstellen kann, das habe ich auch in der Diskussion in der öffentlichen Fraktionssitzung gesagt, warum macht man nicht einfach einen Pool, der auf Hierarchien verzichtet und jeder, der wirklich abends einen Termindruck hat, also man meldet das ja auch vorher an, ist ja nicht so, dass man 5 Minuten vorher anruft und sagt, ich brauche jetzt mal meinen Fahrer, dass man einfach sagt, es gibt einen Pool von Fahrzeugen und Fahrern und jeder, der glaubt, dass das notwendig ist, hat das Recht, sich dahin zu wenden. Fände ich total cool, geht aber nicht nach aufgrund der Satzung unserer Landtagsverwaltung. Diese Hierarchien selber schmecken mir auch nicht. Finde ich irgendwie blöd, gerade wenn man sieht, also wie Kubicki hier vor jedem Interview groß mit Audi, schieß mich tot, welche Nummer weiß ich nicht, da auftaucht und von Kameras begleitet aussteigt. Das sind Szenen, wo sicherlich Torge dann auch aufpassen wird, dass sowas nicht entsteht. Aber das ist nicht uns geschuldet, sondern wirklich dem Landtag und dem Prozedere. Wie gesagt, ich hätte am liebsten für alle Abgeordneten Freifahrticket für ÖPNV und AKN gehabt, aber da hat die Landtagsverwaltung Nein gesagt. Und zur Frage des Terminkalenders kann ich die aktuell nicht beantworten, muss, glaube ich, Püt machen an der Stelle. Kann ich gerne kurz tun. Wir hatten, oder es war gestern auch oder vorgestern auch in der Überlegung, ob wir die online tun, die Kalender. Die Kalender bei Torge auf der über mich Seite zum Beispiel, auf der Abgeordnetenseite, der Fraktionsseite ist auch noch der alte Kalender verlinkt. Der Fehler ist uns gestern aufgefallen. Uns ist allerdings auch gestern aufgefallen, die Kalender waren öffentlich. Allerdings waren alle Kalender öffentlich und zwar auch der Mitarbeiter. Da die Mitarbeiterkalender allerdings Arbeitnehmerdatenschutz unterliegen, muss das jetzt erst mit dem Betriebsrat geklärt werden. Deswegen hatten wir sie erstmal offline genommen. Und erst wenn wir das mit dem Betriebsrat geklärt haben und eine Lösung gefunden haben, wie wir die Abgeordnetenkalender separat online stellen können, ohne dass die Mitarbeiterkalender betroffen sind, dann werden wir das in der Fraktionssitzung besprechen und da muss jeder Abgeordnete einzeln zustimmen, dass sein Kalender online genommen wird. Das kann man nicht zentral für wir machen das jetzt für alle machen. Wann wird das der Fall sein? Also mit welchem Termin müssen wir da rechnen? Vor oder nach dem LPT? Die nächste Fraktionssitzung ist nach den Herbstferien, das ist übernächste Woche Dienstag. Vorher ist keine Fraktionssitzung, weil zum Beispiel 2 Abgeordneten nicht im Land sind. Die sind einfach nicht da und die müssen das ja auch entscheiden. Das heißt also, wir haben keinerlei Möglichkeiten, offiziell dort eine Wertung vorzunehmen. Wir müssen das jetzt sozusagen einfach glauben. Ich meine, vertrauen wir auch nicht mal schlecht, oder? Gut, Sigi, deine Frage beantwortet? Nee, leider nicht, aber hilft ja nichts. Sie werden ja nicht beantwortet. Gut, vom Kalender abgesehen. Raphael? Okay, die Frage mit dem Kalender, mit dem Terminkalender hatte ich nämlich auch. Ich würde auch gern die Termindichte interessieren. Ansonsten stelle ich einfach mal fest, mir klingt das Ganze ein bisschen sehr nach Mimimi. Ich komme heute mal bei Anbruch der Dunkelheit nach Hause und deswegen brauche ich ein Auto. Schließlich hörten wir vorhin, einen Großteil der Termine nehme ich nicht wahr. Viele der Termine sind Schrott und die meiste Zeit bin ich im Büro. Insofern kann ich das Ganze eigentlich nicht verstehen. Und wenn ich auf die Seiten des Landtags gucke, da ist ja schon eine Stellenausschreibung für einen zusätzlichen Mitarbeiter im Fahrdienst. Kurzum, ich verstehe das Ganze nicht. Vielleicht fehlt mir da irgendwas an Infos, aber so richtig schlüssig ist das zumindest für mich nicht. Also, darf ich mal eingreifen dazu? Erstens, die Stelle, die der Landtag da gerade ausgeschrieben hat, hat nichts mit mir zu tun. Das ist ein Vertretungsfahrer, den sie neu ausschreiben, den sie neu besetzen müssen und ist unabhängig davon. Die dürften jetzt gar nichts ausschreiben, weil sie gar nicht den Haushaltstitel dafür haben, auch die Stelle gar nicht im Haushalt. Die muss ja erst geschaffen werden. Also das hat nichts mit mir zu tun. Zu den Terminen. Du kannst dir vorstellen, wie viele Termineinladungen Fraktionsvorsitzende im Landtag bekommen. Das sind verdammt viele. Dass ich davon einen Bruchteil wahrnehme, sind schon viele Termine. Ich muss nicht zu 95.000, wie sagt chinesische Botschaft, was ich nicht alles kriege. Das ist teilweise ziemlich abstrus. Allerdings gibt es halt auch sehr wichtige Termine. Wie gesagt, das beste Beispiel war 9. November. Das ist halt jetzt ein sehr prägnanter Termin. Aber es gibt auch viele andere Termine, die wichtig sind. Und wenn du das so verstanden hast und so überspitzt formulierst, dass ich halt die meisten Termine sehr Schrott sind, ich kaum Termine wahrnehme, das meiste halt eh irgendwie nicht wahrnehme, so war das nicht gemeint. Ich habe dich nur zitiert. Ein Großteil der Termine nehme ich nicht wahr. Viele der Termine sind Schrott. Was soll ich also anders sagen, außer dich zu zitieren? Das waren jetzt keine qualitativen Aussagen an der Stelle. Kann ich kurz was zur Einladung sagen? Ja. Also ich bearbeite ja die Einladung. Torge kriegt pro im Schnitt, so Pi mal Daumen in der Woche, zwischen 20 und 40 bis 50 Einladungen. Wenn jetzt Plenarsitzungen beginnen, dann werden es auch mal mehr, die immer so für die nächsten 4 Wochen sind. Manche Einladungen sind auch durchaus länger im Voraus, so dass ich jeden Tag locker mit 14, 15 Stunden oder mit 3 Terminen parallel füllen könnte. Da sind, wie Thor gesagt, ein Teil, wir werden von jedem Verband hier von, jetzt heute war zum Beispiel der Fleischerverband letzter Jahreshauptversammlung ein, was jetzt kein Termin ist, den er wahrnimmt, da, aber dann kommt zum Beispiel der 3. Oktober der deutschen Minderheit in Dänemark, wo er den wahrnimmt. Also das ist immer sehr verschieden, wie viele Termine das sind und es ist auch viel, also ich kann, es gibt Wochen, da packe ich Ihnen Termine rein, da hat er jeden Abend 2 Termine und dann gibt es auch mal eine Woche, wo er abends keinen Termin hat, weil Thor gesagt, ich muss jetzt hier Haushalt machen, da keine Termine oder da ist jetzt gerade das, da keine Termine und wie viel, am 31. kann ich keine Termine reinmachen, weil da ist zum Beispiel Fraktionsklausuren, da habe ich heute 3 Einladungen verwerfen müssen für. Okay, Marcel? Ja, ich habe, wie ich geschrieben habe, 3 Fragen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die erste Frage, Torge, du hast vorhin erzählt, dass du mit 3 deiner Fraktionskollegen Rücksprache genommen hast, bevor du diese Entscheidung getroffen hast. Ich würde gerne wissen, warum hast du nicht die Notwendigkeit gesehen, die Anschaffung dieses Dienstwagens proaktiv mit allen deiner Kollegen zu diskutieren, gerade wenn du weißt, dass du damit eine 180-Grad-Kehre der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit und der bisherigen Anträge machst? Also zu der ersten Frage. Erstens spreche ich mit Uli und Sven und Angelika da schon seit Monaten drüber über das Thema. Ich habe auch mit Wolfgang schon vor Monaten mal dieses Thema angesprochen. Da hat er mir eine ablehnende Meinung gegeben. Das war meines Wissens auf der Klausur in Sankelmarkt, wo ich konkret das mit ihm angesprochen habe. Diese finale Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, das anzumelden, war eigentlich ein langwieriger Prozess, den ich halt mit mehreren Leuten besprochen habe. So, und bevor ich diese Entscheidung angegangen bin, bin ich zu Wolfgang gesagt, Wolfgang, ich habe das jetzt vor. Wo ist das Problem an der Stelle? Da ich die Meinung von drei Leuten so oder so schon wusste an der Stelle, weil ich halt sie mich selbst halt regelmäßig darauf angesprochen haben, verstehe ich dein Problem an der Stelle nicht. Ihr seid ja nur 6 Leute, also fällt es ja auch relativ leicht, mit den verbleibenden 5 zu reden. Deswegen einfach meine Frage, wenn du sagst, du hast mit Wolfgang das diskutiert, hast du mit Patrick auch darüber diskutiert? Nein, weil Patrick mal wieder nicht zu erreichen war. Ich kann ihm sagen, dass ich an dem Montag, wo ich mit Wolfgang gesprochen habe, versucht habe, Patrick zu erreichen, Patrick dann noch irgendwann erreicht habe und wir uns eigentlich auf den Dienstag da verabredet haben, hatten zu sprechen. Aber da war das halt schon auf der Fraktionssitzung und dementsprechend haben wir das im großen Rahmen dann besprochen. Also erst auf der Fraktionssitzung und nicht im Voraus. Mit Patrick, ja. Meines Wissens hat Wolfgang Montag, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, Patrick angerufen, ihn davon informiert. Also ich hatte gar nicht die Chance, irgendwie Patrick vorher noch zu informieren darüber. Na, du hättest es ja auch im Voraus diskutieren können und dann die Entscheidung treffen und das vielleicht hinterher treffen können, oder? Naja, okay, die zweite Frage. Du hast vorhin erwähnt, die relevanten Termine Darf ich mal unterbrechen, weil hier gerade was im Chat ist. Die Fraktionskollegen wurden nicht informiert, stimmt nicht. Ich habe mit Uli, Angelika und Sven über Wochen und Monate über dieses Thema gesprochen. Die waren informiert über diese Sache. Genauso wie ich Wolfgang halt dann informiert habe, bevor ich die Entscheidung getroffen habe oder bevor ich überhaupt irgendetwas in Wege geleitet habe. Und dann ist das auf die Fraktionssitzung gekommen. Der Brief, das anzumelden, ist heute rausgegangen und dann noch mit dem Vermerk, dass über die Verwendung der Mittel erst entschieden wird, wenn das diskutiert wurde in der Partei. Also das möchte ich jetzt echt nicht so stehen lassen, dass ich hier meine Fraktionskollegen nicht informiert habe. Okay, Marcel? Die Frage Nummer 2. Die relevanten Termine, die du vorhin erwähnt hast, da hattest du 79 Termine nach 18 Uhr, 29 nach 12 Stunden Arbeit und so weiter. Das allein im Jahr 2014, das waren jetzt bisher nicht ganz 10 Monate. Da komme ich jetzt ohne großes Rechnen auf knapp 2 Termine pro Woche. Bei den genannten, also gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr ganz genau, hat Püt gesagt, dass es sich um ca. 4000 Kilometer Fahrleistung handeln würde, bei den bisher in diesem Jahr wahrgenommenen Terminen. Da muss ich jetzt bei den Zahlen, die ich da im Kopf habe, jetzt nicht groß rechnen, wenn du sagst, du nimmst Termine nach Berlin und Dänemark und Co. war und zurück, dass da überwiegende Termine im Durchschnitt, wie gesagt, zweimal in der Woche stattfindet und unter 50 Kilometer Laufleistung hat. Ist es bei solchen Anforderungen nicht irgendwie doch möglich, ein Taxi oder so zum Beispiel zu nehmen, und ist dafür wirklich ein Dienstwagen notwendig? Da würde ich ganz kurz einhaken. Wann habe ich was von 4000 Kilometern gesagt? Die Zahl ist mir neu. Ich weiß nicht mehr, gestern oder vorgestern, als du Mumble warst. Ich habe mir jetzt den Termin ehrlich gesagt jetzt nicht gemerkt, dass du es gesagt hast, aber diese Zahl 4, ja. Gestern war ich in der Forschungssitzung und da habe ich mich zu dem Thema gar nicht geäußert, weil mein Mikrofon zu dem Zeitpunkt nicht ging, weil ich mein Headset nicht dabei hatte. Ja, dann streicht doch die Kilometer, meine Fresse. Dann sind es nur noch 2 Termine pro Woche. Und wie viele Kilometer sind es? Die Frage bleibt. Weiß ich nicht aus dem Kopf. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt uns auf Kilometer hier festnageln sollten. Klar, die Taxi-Alternative kann man prüfen. Die Frage ist natürlich, keine Ahnung, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen. Müsste ich jetzt wirklich aufwendig ausrechnen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wie gesagt, die Frage ist natürlich bei Terminen nach Berlin und so weiter und so fort. Okay, das beste Beispiel, der Termin nach Berlin, das war wirklich meiner Meinung nach so die härteste Fahrt an der Stelle. Ich hatte morgens Termine in der Fraktion, ich weiß gar nicht, ob es eine Ausschusssitzung war oder nicht. Bin um 14 Uhr nach Berlin gefahren, hatte abends einen Termin in Berlin, bin nachts noch nach Hause gefahren, bin morgens um 10 Uhr wieder im Ausschuss gewesen. Das ist mit der Deutschen Bahn um diese Uhrzeit leider nicht mehr möglich. Das war jetzt eine etwas schwierige Sache. Was Taxi angeht, also sagen so, ich werde es auf definitiv nochmal konkret prüfen, bevor ich die finale Entscheidung mache mit dem Dienstwagen. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Das finde ich doch schon mal sehr positiv. Und die dritte und letzte Frage, dann bin ich auch durch. Du hast vorhin selbst gesagt, dieser Gedankenprozess ist bei dir durch diesen einen späten Fahreinsatz, ich weiß nicht mehr, wo es war, vor ein Jahr, eineinhalb Jahren eingetreten. Wenn das jetzt schon mindestens ein Jahr lang so weit geht und du dir seitdem darüber Gedanken machst, warum hast du keine konkreten Alternativen, wie beispielsweise das von Angelika so von spontan eingebrachte Poolsystem oder ein Taxieinsatz oder irgendetwas anderes konkret entwickelt? Und warum gibt es keine Initiativen, um die Satzung, die angeblich sowas ja verhindert, des Landtages oder die entsprechenden Gesetze zu verändern? Warum die Festnagelung auf das alte Dienstwagen und Fahrer? Also, ich habe Alternativen geprüft, zum Beispiel, wie gesagt, die Ausnahmegeschichten, wo der Landtag mir einen Fahrer zur Verfügung gestellt hat. Das war eine reine Kulanzgeschichte vom Landtag, die in den seltensten Fällen funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie häufig Pütters geprüft hat. Irgendwann war die Verwaltung nur genervt, weil sie einfach keinen Fahrer zur Verfügung hatten. In den meisten Fällen war es nicht der Fall. Ansonsten, wie gesagt, bin ich häufig selbst gefahren, nach wie vor. Jan hat mich gefahren, was auch nicht die Lösung sein kann. Oder, ja, wie gesagt, Taxi bin ich eigentlich kaum gefahren. Oder ich wurde halt mitgenommen von anderen Fraktionsvorsitzenden. Das war halt auch nur möglich, weil es halt irgendwie hauptsächlich Termine innerhalb Kiew waren oder das halt gerade auf der Strecke lag. Zum Beispiel in Hamburg ein Termin war und ich halt irgendwie mit denen mitgefahren bin, weil sich das gerade ergeben hat, dass die Kiel-Hamburg fahren und da bin ich zum Beispiel mit dem Direktor gefahren des Landtages, als Beispiel. Okay, die Frage war, warum hast du keine konkreten Alternativen entwickelt und warum gibt es keine Anträge, die Satzung, die diese Alternativven anscheinend verhindert, zu ändern? Also, wenn die Piratenpartei einen Fahrerpool für Abgeordnete im Landtag fordert, bin ich durchaus dabei. Ich sehe allerdings dann, dass der Landtag noch zusätzliche Wagen und Fahrer anstellen müsste, darüber hinaus, was wir jetzt haben. Ich würde das unterstützen. Nochmal, die Frage war, warum hast du es bisher nicht getan, wenn es für dich ja anscheinend so ein Problem war? Warum sollte ich eine Pool-Lösung fordern, die ich eigentlich nie gefordert habe? Also du hast dir keine Gedanken über Alternativen gemacht. Doch, ich habe mehrmals mit der Landtagsverwaltung die Situation eruiert. Und da kam ja zum Beispiel diese Kulanzlösung raus, die halt einfach nicht tragfähig ist. Ich weiß nicht, was du von mir hören möchtest. Marcel, Ja. kannst du vielleicht dich mit den nächsten dreien dann nochmal wieder hinten einreihen? Weil es sind jetzt noch ein Ja, paar mein auf der Lieber. Liste. Gerne. Wutze. Nur mal ein Psalm von mir. Also Angelika, das Carsharing, die Idee ist natürlich cool. Wenn ihr das irgendwann mal hinkriegt, könnte man es vielleicht sogar mal nach Nordrhein-Westfalen übernehmen, weil es macht ja Sinn, weil es sind ja alle Fraktionsmitglieder mehr oder weniger eingebunden. Ansonsten kann ich diese ganze Diskussion eigentlich nicht wirklich verstehen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen. Er ist Fraktionsvorsitzender, er hat Aufgaben. Und er hat in den meisten Fällen noch Klamotten mitzunehmen. Ob es jetzt eventuell ein Jackett, whatever es ist, oder das heißgeliebte Notebook, was man dann in diesem Auto kann. Das heißt, man kann sich im Grunde genommen komplett verlassen, dass die privaten Geschichten auch in einer entsprechenden Form, sei jetzt mal so, sind. Und man braucht sich nicht kümmern, dass der Taxifahrer, was weiß ich, sturzbesoffen ist, Ahnung, wer dort ankommt, etc. pp. Nicht verkehrssicheres Taxi und so weiter und so weiter. Angelika Felix vorhin auch schon, so nach dem Motto, dass er sich dann irgendwo versehentlicherweise mit dem Baum wickeln lässt und so weiter. Er ist dort anders versichert und, und. Also ich finde, da gibt es in meinen Augen überhaupt nichts zu diskutieren darüber. Er hat das angesprochen, er hat erst gesagt, brauchen wir nicht. Jo, das ist ja piratentypische Geschichte und hat nicht gesehen. Und wie gesagt, von daher, also ich sehe das in gewisser Weise, sehe ich das tatsächlich so, dass es notwendig ist. Ich muss mal sagen, es gibt Sachen, die kann man einfach nicht anders machen, meine Meinung. Okay, so richtige Frage war das jetzt nicht. Dann, oder möchtest du was sagen, Torge, dazu? Nee. Anne? Ja, mich interessiert insgesamt, ist auch schon kurz angesprochen, die Verhältnismäßigkeit. Es gibt ja außer der Fraktion auch noch ganz viele andere Piraten, die an ihrem Platz, in ihrem Bereich vielleicht nicht genauso viele, aber genauso wertvolle Arbeit leisten wie unser Fraktionsvorsitzender. Und diesbezüglich geht es mir eben um ein bestimmtes Signal. Da mag ich falsch liegen und das muss ich neu überdenken. Bisher hatte ich immer das Gefühl, dass in unserer Fraktion meine Fraktionäre eine Vorbildwirkung haben, die mich auch motiviert haben, im Land unterwegs zu sein. Und nach einem auch 8-Stunden-Tag auf der Arbeit abends Termine wahrzunehmen, um unsere Idee voranzutreiben. Wenn ich das jetzt so mitbekomme, fühle ich mich einfach so ein bisschen, tja, ich komme einfach ins Grübeln, weil wir tun eigentlich alle was, nicht nur unser Fraktionsvorsitzender. Und wenn vielleicht mal rumgefragt wird, es sind viele, die 1 bis 2 Termine auch nach 18 Uhr nach einem vollen Arbeitstag haben und selber fahren. Und ich habe jetzt gerade für mich so irgendwie, muss ich entscheiden, überlege ich mir jetzt auch die soll ich mal den Gedankengang von Torge nachvollziehen? Also wenn ich keinen Fahrer habe, dann nehme ich die Termine auch nicht mehr wahr. Es geht ja nicht nur irgendwie um 2 Termine die Woche. Es geht tatsächlich um die Häufung Termine im kurzen Ballungsraum. Gerade im Rahmen von Plenarsitzungen ist es wird ziemlich eng. Und ja, es haben andere halt auch viele Termine. Steht außer Frage, das werde ich auch nicht in Abrede stellen. Und auch verstehe ich durchaus, dass andere diese Probleme haben. Bei mir kommen sie natürlich auch vor und verstärkt, glaube ich, als Fraktionsvorsitzender. Das soll aber auch nicht die Arbeit der anderen mindern. Ja, wie gesagt, ich würde eine Poollösung für den Landtag, für alle Abgeordnete, wie es einen Bundestag gibt, wäre wahrscheinlich das Gerechteste. Aber ich glaube, finanziell wird das halt einfach echt nicht drin sein. Und da muss man sich die Frage stellen, wo grenzt man das denn ab? Und wie grenzt man das denn ab? Keine Ahnung, ich habe da nicht die Lösung für. Nee, entschuldige, das war gar nicht mein Ding. Ich wollte dir nur mitteilen, bis gerade habt ihr auch noch eine gewisse Vorbildfunktion für die Motivation an der Basis, meiner Ansicht nach. Ne? Weil ihr so wart, wie ihr wart, euer Einsatz, euer Eifer, euer Mut, eure Sachen habt ihr im Land die Leute motiviert. Jetzt fallt ihr in meiner Ansicht nach oder für mich in den Schoß der, so ist es eben in anderen Parteien und überhaupt. Und das wird vermutlich Konsequenzen haben, sage ich, vermute ich einfach mal, für die Motivation an der Basis. Das ist für mich das Entscheidende. Okay, Torge, du willst nichts sagen? Ja, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen, Anne. Man muss halt auch dazu sagen, ich glaube, mein Aktionsradius, in dem ich unterwegs bin, ist halt auch ein bisschen, ja, sah es halt ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ich will eigentlich ungern in Diskussionen rein, ich glaube, die auch nicht zielführend ist, wer jetzt mehr und wohin am meisten fährt. Das sollte, glaube ich, eigentlich nicht die Diskussion sein, weil es dann natürlich jeder sagt, ich habe hier einen Termin abends noch und muss abends noch hier hin und sonst wie. Die Frage ist an der Stelle, ob es richtig ist, dass ich zum Beispiel oder dass das Politiker generell in übermüdeten Zustand unterwegs sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir noch einmal Gedanken machen darüber, was wir denn von Abgeordneten erwarten. Ich kann es euch nicht sagen. Mir ging es um die Signalwirkung und die Motivation, die ihr bisher einfach auch für die Basis gegeben habt und die dadurch eventuell, nur eventuell, ich bin ja nicht die Mehrheit, und ich gebe es auch nur zu bedenken, beschädigt werden könnte. Ich meine, der Einsatz wird ja nicht weniger von uns oder von mir. Ja, im Gegenteil, der ist ja nach wie vor da. Okay, wir drehen uns ein bisschen bei der Frage jetzt im Kreis, dann würde ich sagen, Michael. Also dieses Argument, ich fahre übermüdet Auto und komme nicht mehr heil nach Hause und kann das nicht mehr gesundheitlich riskieren, ist natürlich ein Totschlagargument, gegen das niemand der Vernünftiges irgendein Argument finden kann. Insofern ist damit eigentlich die Diskussion an der Stelle beendet. Und wir sind halt angekommen in der Realpolitik, sag ich mal. Ja, wir sind klar machen zum Ändern ist vorbei, wir passen uns an und fügen uns ein. Ja. Das ist dann wohl das Ergebnis davon, dass unsere Ideen Utopien waren, die der Realität nicht standhalten, unterm Strich. Ja. Die Aktion von Patrick, dass er seinen Fraktionsvorsitzendenzuschlag dem Land zurücküberwiesen hat, dass er auf solche Privilegien verzichtet hat, wird dadurch, dass du das jetzt wirklich in Anspruch nimmst, nicht mehr irgendwie ein Ausdruck unserer Haltung und unserer Art, wie wir denken, dass es sein sollte, sondern das ist im Prinzip ein Plakat oder so ein eine PR-Gag nur noch dadurch. Ne? Das ist dann vorbei. Wir sind nicht mehr glaubwürdig an der Stelle. Wenn wir sagen, wir wollen hier alte Zöpfe abschneiden, wir wollen Dinge anders denken, wir wollen andere Wege gehen, das ist over damit. Wir unterscheiden uns eigentlich nur noch marginal von den anderen. Und dann bleibt natürlich die Frage, wozu soll man uns überhaupt noch wählen? Also bei der nächsten Landtagswahl wird der Wiedereinzug ein richtig dickes Brett und das, was wir da zu bohren haben, eine Riesenaufgabe. Und dieser Mistwagen, der macht die Sache an der Stelle erheblich schwerer, weil er uns einfach Argumente raubt, die wir eventuell sonst hätten. Die Außenwirkung ist einfach fatal davon. Ich kann es absolut verstehen, dass es bequemer ist und dass es einfacher ist und dass man sich weniger gut organisieren muss, wenn man einfach einen Fahrer bestellt, der dann dort unten wartet, man steigt ein und lässt sich irgendwo hinkutschieren. Das ist sicherlich angenehm und einfach und erfordert nicht so viel Planung eines Tages und vielleicht auch die Disziplin, mal Sachen nicht zu machen, sondern auf sich zu achten. Aber ich möchte dich dringend bitten, das nochmal zu überdenken, ob das wirklich eine gute Idee ist, das zu machen im Interesse unserer Glaubwürdigkeit als Piraten. Matze, zu sprechen? Ja. Hört man mich? Ja, wunderbar. Ja, Torge, wie beurteilst du diesen Kieler Nachrichtenartikel, den du sicherlich auch gelesen hast, jetzt im Hinblick auf unsere Außenwirkung? Als erstes wäre es mir lieber gewesen, wenn wir das unter uns diskutieren, erstmal bevor wir das in die Presse geht. Ich fand es halt irgendwie unschön, dass ich dann eine Presseanfrage zu sowas bekomme, weil das hat es natürlich medial erstmal hochgekocht. Ist ärgerlich. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Wieso ist das in die Presse gekommen? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe es nicht lanciert und ich habe auch nicht mit der Presse gesprochen zu dem Thema aktiv. Ich habe da nur auf Presse ja, Nachfragen reagiert an der Stelle. Kann das aus der Verwaltung gekommen sein? Weil im Prinzip so ein bisschen unterschwellig kommt es ja in dem Artikel vor, als ob es über die Verwaltung irgendwie weitergetragen worden ist. Keine Ahnung, das ist Spekulation. Wir haben in dem Punkt mal nachgefragt. Sachen lassen sich nicht immer belegen, aber insbesondere da wir auch als Landesvorstand schon Drohungen hatten von Parteimitgliedern, dass sie bestimmte Sachen an die Presse pushen, haben wir da nochmal nachgefragt. Ich persönlich, auch wenn ich es nicht belegen kann, würde sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gehe ich davon aus, dass es ein Parteimitglied war, der das der Presse gesteckt hat. Insbesondere deswegen, weil neben dem Dienstwagen auch der Presse noch andere Sachen mitgeteilt wurden, die vorher Bestandteil von Drohungen an den Landesverband waren. Würde ich es belegen, würde es von mir einen Antrag auf ein Parteiausschussverfahren geben. Gut, letztlich aber wurscht. Es kam halt nicht von der Fraktion, können wir halt hier an der Stelle festhalten. Aber Matzes Frage ist, glaube ich, nicht beantwortet. Ne? Deine Eingangsfrage ist jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Das war halt auch ein erstes Statement von mir dazu. Sagen so, ich finde, das ist ein typischer Kinder-Nachrichtenartikel an der Stelle. Ja, natürlich ist das keine optimale Außenwirkung, weil jedes Mal, wenn solche Sachen in der Presse öffentlich diskutiert werden, natürlich die Diskussion losgeht, der hat jetzt einen Dienstwagen, der fährt jetzt damit und nutzt es nur aus und bereichert sich selbst. Es wird halt nicht die Diskussion geführt, so wie hier, dass wir halbwegs sachlich darüber diskutieren. Aber wie gesagt, ich kann es halt auch nicht verhindern, dass der Kehle-Nachrichtenartikel so entstanden ist. Okay, dann Sigi. Ja, zunächst eine Anmerkung an unseren Landesvorsitzenden. Ich finde das ziemlich gewagt, hier solche Verdächtigungen in den Raum zu stellen, wenn man sie nicht beweisen kann. Also ich bin ja immer jemand, man möge dann doch Ross und Reiter nennen, und wenn man das nicht kann, möge man auf gut Deutsch die Fresse halten. Wäre ich Mitarbeiter bei der Presse, würde ich, und ich mich würde mich noch für die Piraten interessieren, es gibt ja noch einige wenige Journalisten, die das tun, ich würde einfach die Diskursliste lesen und ab und an mal zuhören in irgendwelchen Mumble-Geschichten, dann brauche ich gar nicht warten auf irgendwelche Veröffentlichungen von irgendjemand, sondern ich kann dann direkt loslegen, weil diese Dinge werden halt bei uns in solchen öffentlichen Kanälen diskutiert und davon macht die Presse halt Gebrauch. Und ich finde das auch nicht schlimm, denn in dem Fall gilt, wir haben doch dort nichts zu verbergen. Das ist eine Diskussion, die wir führen, und ich finde, das müssen wir dann auch aushalten, dass diese Diskussion öffentlich geführt wird. Ich finde, das schadet nicht. Im Gegenteil, es nutzt. Ich kann euch da auch ein Beispiel geben. Als wir die Geschichte mit Patrick Breyer hatten, mit den nicht geschwärzten Dokumenten, im Nachhinein waren es Pluspunkte für uns, nicht? Wir sind professionell mit dieser Krise umgegangen, melden macht frei, es wurde geäußert, wir haben dies gemacht, wir haben das gemacht, es wurde in der Öffentlichkeit diskutiert. Wir sind eine Woche verarscht worden und danach habe zumindest ich hier für das Verhalten Schulterklopfen bekommen, nach dem Motto, endlich mal jemand, der professionell mit Problemen umgeht. Also von daher finde ich, die Öffentlichkeit ist willkommen und hat ein Recht darauf, dass darüber berichtet wird. Dann möchte ich aber zurück zur Sache. Angelika hat vorhin, Angelika, was? Nee, Wutze war das, gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer, egal, man müsse ja einfach vertrauen, oder vielleicht war es doch Angelika. Ja, das möchte ich gerne tun, aber so wie diese ganze Geschichte verläuft, fällt es mir schwer. Ich möchte nochmal an professionelles Krisenmanagement erinnern. Danach sieht es hier mir nicht aus. Für mich ist das hier wieder. Alles, was man nicht zugeben muss, wird nicht zugegeben. Das Ganze kommt häppchenweise. Immer gerade so viel, dass es noch passt. Das erinnert mich fatal an andere Parteien, wie dort mit solchen Dingen umgegangen wird. Und das möchte ich nicht, denn ich bin ja damals bewusst in eine andere Partei eingetreten. So, dann A2 zu dem Kalender. Ich kann das völlig verstehen, dass natürlich Mitarbeiterkalender nicht öffentlich zu sein haben. Die gehören da nicht hin. Und auch alles gut. Daher meine Frage an Torge, wärst du denn bereit, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, deinen Kalender, also nur deinen Kalender öffentlich zu schalten? Ja, klar. Ja, aber dann mach das doch. Ich weiß nicht, ob es eine einfache Möglichkeit gibt an der Stelle. Muss ich mit der IT sprechen? Ja, genau. Sprichst du? Ich bin ja IT. Ich zeige dir jetzt mal einen Augenblick. Ich habe keine Ahnung, wie es mit unserem Zarafa-System funktioniert. Kann ich echt nicht helfen. So, ich habe es dir gerade da reingepostet. Du musst einfach die URL aufmachen. Da gibst du dein Login und Passwort rein und hast deinen Kalender. Ja. Also wie ich meinen Kalender komme, weiß ich auch. Ja, dann kannst du ihn ja einfach öffentlich schalten. Keine Ahnung, unser IT war jetzt irgendwie an diesem Thema dran. Ich weiß es echt so nicht. Ich kann eine iCal-Datei sicherlich von ziehen, aber frag mich nicht. Ich habe mich mit diesem Zarafa-System, was Administration angeht, nicht auseinandergesetzt. Also ich kann es dir echt nicht sagen. Genau, aber iCal ist das Zauberwort. Mach mal. Und das stellst einen Link rein und dann ist gut. Okay, Gabi? Ja, erstmal hallo an Torge. Ich freue mich, dass du das hier heute Abend hier mit uns machst. Trotzdem hat für mich das alles einen ganz bitteren Nachgeschmack oder Beigeschmack aus dem einfachen Grunde, weil ich das Gefühl habe, du bist nicht von selber auf die Basis zugegangen, sondern die Basis hat dich eigentlich mehr oder minder hierher zitiert. Ich hätte das viel schöner gefunden. Du hättest im Vorfeld, du hast gerade erzählt, du hast schon viele Monate darüber nachgedacht. Es hat, denke ich mal, in den letzten Monaten noch einige Veranstaltungen gegeben, wo man vielleicht auch hätte öffentlich mit der Basis diskutieren können. Ich finde, da ist viel an uns vorbeigegangen. Das finde ich erstmal sehr schade. Was ich dich fragen möchte, ist, du hast vorhin betont, wenn du ein Dienstfahrzeug hättest, könntest du erheblich mehr Termine wahrnehmen. Hast du dir denn da schon selber ein Ziel gesetzt? Wie viele Termine werden das sein? Werden das 2, 3, 4 Termine pro Woche sein? Wo ist dein Ziel? Wo willst du damit hin? Ich meine, irgendwie musst du uns das jetzt verkaufen. Wir sollen das nach außen verkaufen. Da muss ich mehr Futter von dir kriegen. Also natürlich hätte man das besser kommunizieren können, das auch besser angehen können. Gebe ich dir vollkommen recht, man kann es halt immer besser machen. Ich glaube, qualitativ habe ich mir kein Ziel gesetzt im Sinne von, ich möchte jetzt 5 Termine die Woche mehr machen. Ich glaube, das kann man auch nicht so planen. Fakt ist, ich muss mehr raus, sprich, ich muss mit mehr zu Verbänden fahren. Ich muss zum Beispiel mehr zu den Hochschulen fahren, habe ich in der Vergangenheit gemacht, aber ich verbringe viel zu viel Zeit in der Fraktion. Und eigentlich gehöre ich nicht in die Fraktion täglich, sondern eigentlich eher ins Land raus. Ein qualitatives Ziel habe ich mir da nicht gesteckt. Ich will nur mehr zu raus ins Land, zu den Leuten. Sei es halt, dass ich halt irgendwie mit Landräten, mit Institutionen, Verbänden, whatever rede. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir in der Fläche präsent sind als Fraktion. Wird denn darunter dann die Arbeit, sage ich mal, im Landtag selber leiden? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also meine Hoffnung ist ja, dass ich weniger damit zu tun habe in Zukunft, mich um interne Organisationen zu kümmern und solche Sachen, sondern halt tatsächlich mehr Zeit habe dafür, rauszufahren im Landtag. Es wird wahrscheinlich viel Arbeit davon verlagert werden, halt ins Auto während der Fahrt. Sprich, die ganze Ausschussvorbereitung, die ich zum Beispiel letztens gemacht habe für die Haushaltssachen, kann man auch im Auto machen. Die Dinge, die ich zu gegenzeichnen habe, zu lesen habe, sei es, dass ich mich auf dem Ältestenrat vorbereite, was auch immer alles kommt, muss ich nicht zwangsläufig im Büro machen. Das kann ich auch während der Fahrt machen. Das sind Dinge, die man halt anders verlagern kann. Dass ich natürlich für die FAK-Sitzung, also Facharbeitskreissitzung und für einen kurzen Dienstweg mit Kollegen natürlich im Büro bin und das besser wäre, klar. Also du sagst für dich, du kannst damit effektiver deinen Job machen. Ja. Okay. Hauke? Ist wohl nicht da. Hauke? Oder klappt mit seinem Mikrofon nicht? Gut, nehmen wir erst Raphael vielleicht. Ja, gerne, aber eigentlich wurden alle Fragen schon gestellt und ich sehe, wir drehen uns im Kreis ohne irgendwelches Ergebnis. Also von mir aus gibt's nichts mehr. Oh, dann bin ja schon ich. Oder Hau, bist du jetzt da? Okay. Sonst schreib doch links in den Chat rein die Frage. Ja, mach das mal. Ich mach dann erstmal. Gehen wir mal davon aus, dass du nur wichtige Termine nimmst, dass das alles ganz toll ist und dass wir auch nicht deine Gesundheit gefährden wollen. Nehmen wir das mal alles hin. So, also du sollst einen Fahrdienst kriegen, wie auch immer. Die Fraktion hat aber unter anderem Aktionsmittelkürzung beantragt, beziehungsweise Nichterhöhung zu Beginn des Landtags. Das sind, glaube ich, jetzt gleich viele Mittel im Landtag vorher mit deutlich mehr Abgeordneten. Da habt ihr euch vehement gegen gestellt. Ihr habt auch letztens nach außen hin gezeigt, hey, wir brauchen ja gar nicht alles Geld. Zumindest habt ihr es suggeriert, dem 200.000 Euro frei ans Land gegeben wurden. Ein Darlehen. Ihr habt es nicht dem Land zurückgegeben. Also dann habt ihr gegen Erhöhung von Abgeordneten, die eben, ich glaube, als einzige Fraktion. Die Spende Patrick Breyer, da hast du persönlich natürlich nichts für. Das war eine Entscheidung von Patrick Breyer eine. Das sind manche durchaus auch andere, aber das will ich jetzt gar nicht bewerten. Wirkt aber trotzdem natürlich in der Öffentlichkeit. Also da kommen wir nicht drum rum. Und jetzt wird eigentlich noch mehr Geld vom Landtag gefordert, obwohl zu diversen Situationen eigentlich gefordert wird, dass das Land weniger Geld in die Politik stecken soll. Hat sich das jetzt da alles gewandelt? Ich glaube, zur Frage der Fraktionsmittel hatten wir, glaube ich, auf dem vorletzten Parteitag gesprochen. Da hatte Malte und Patrick hatten ja da Anträge zu. Was die Fraktionsmittel angeht, hat die Fraktion in der Vergangenheit mehrere Beschlüsse geführt, um halt zum Beispiel die auch zu nutzen, sei es halt eine neue Referentenstelle oder für politische Arbeit. Meine persönliche Meinung dazu, ich hatte damals schon Bauchschmerzen dazu bei der Fraktionsmittelgeschichte. Ich habe sie auch damals kundgetan. Ich halte das für kein gutes politisches Signal zu sagen, wir wollen mehr Demokratie, wir wollen mehr Partizipationsmöglichkeiten, all das und den Bürgern, die an die Politik holen und dann gleichzeitig zu sagen, wir nehmen den Fraktionen die Ressourcen dafür, halte ich für nicht folgerichtig und für nicht klug. Aber vielleicht meine ich, habe ich da auch einfach die Mindermeinung. Ich hatte jetzt im Pad nicht geschrieben, dass ich mir auch zwei Fragen oder letztlich. Aber ich glaube, das ist eine andere Diskussion, die wir jetzt vielleicht nicht hier führen müssen. Die Partizipation wollen wir ja letztlich durch mehr Rechte der Bürger erreichen, aber das jetzt nur am Rande. So, das heißt, ich kann so ein bisschen aufnehmen, dass letztlich ein Umdenken stattgefunden hat. Ein Umdenken ist jetzt nicht unbedingt erstmal per se schlimm. Aber in dem Fall haben wir eine öffentlichkeitswirksame Position nach außen vertreten, die halt 180 Grad anders war. Und wenn seine Meinung schon ändert, warum hat man nicht den Mut, auch den Gedanken offensiv, ordentlich, schriftlich begründet und auch von mir aus mit der Aussage, dass man sich geirrt hat, nach außen zu vertreten und zwar proaktiv und reingewirkt zu kriegen, das wäre halt mal ehrlich gerade raus. Und das Gleiche ist letztlich auch vorher mit Basis zu sprechen. Man kann auch versuchen, die Basis zu überzeugen mit vernünftigen Argumenten. Ich meine, wir sind ja nicht alles am Laufen und keinem irgendwie einen Millimeter gönnen, wenn es um Sicherheit geht oder vielleicht auch mehr Termine. Man hätte vorher vielleicht auch über die Aufgaben der Abgeordneten sprechen können, wie wir das denn eigentlich so sehen. Ich denke, das sind sogar Punkte, die lange überfällig sind. Aber es halt, ich finde es halt schade, dass Dienstag wurde das letztlich publik durch diese Publik und diese Woche ist dann halt schon Deadline. Okay, du hast ein Vermerk, dass du das vielleicht noch zurücknehmen kannst, aber das ist halt auch nicht so glücklich. Und da entsteht natürlich die Frage für mich, siehst du denn ein, dass das echt scheiße war? Würdest du, wenn du das nochmal zurückdrehst, proaktiv nach außen gehen? Würdest du auch vielleicht vorher versuchen zu überzeugen, anstatt den Leuten das Gefühl zu geben, sie werden von Entscheidungen überrollt und nicht mitgenommen? du hast da vollkommen recht, Sven, in all dem, was du sagst. Aber hinterher ist man immer schlauer. Klar, man kann diese Entscheidung, ich bin auch bereit, diese Entscheidung zu vertreten. Ja gut, deswegen sitze ich auch halt hier. Und dir auch nicht weiter. Ich bin auch bereit, die nach außen zu vertreten. Gut, ansonsten würde ich mir auch nicht den Kieler Nachrichten oder so zu erstellen. Du hast recht in dem, was du sagst, ja. Ich habe zwei Fragen. Eine ganz kurz sozusagen in Bezug auf das, was Sven gerade eben gesagt hat. Ihr seid jetzt seit knapp 2,5 Jahren im Parlament. Du hast gerade gesagt, du hast das schon anders gesehen vorher auch mit der Mittelreduktion der Fraktionsfinanzierung. Das war ja nun ein Teil des Wahlkampfs, den auch du mitgetragen hast. Warum hast du sowohl also im Landtagswahlkampf hätte ich jetzt nicht mitbekommen, auch in der Zeit danach, nicht versucht, durch eigenständige Positionspapiere diese Betrachtungsweise der Partei irgendwie zu ändern und zumindest deinen Blick da reinzubringen? Das ist die erste Frage. Weil ich demokratische Mehrheiten akzeptiere. Warum sollte ich am Anfang schon gegen die Linie der Fraktion schießen, öffentlich? Sah ich nicht für richtig an. Und ich habe mich halt einfach der demokratischen Mehrheit da gefügt. Das heißt ja nicht, dass meine persönliche Meinung anders ist. Okay, jetzt tust du es ja gerade auch nicht. Zweite Frage, wie willst du, dass all das, was jetzt hier diskutiert wird, diese ganze Geschichte, wir haben ja gerade schon sehr deutlich herausgearbeitet, dass es einen konkreten Differenz gibt, eine konkrete Differenz gibt zwischen dem, was bisher war und dem, was ab jetzt ist. Wie möchtest du es in Zukunft kommunizieren? Denn das wird kommuniziert werden müssen. Hast du dir dafür ein Konzept schon erarbeitet? Hast du deine Argumente schon bereitgelegt? Die will ich jetzt nicht alle hören, keine Angst. Aber hast du dir da schon konkret Gedanken drüber gemacht? Wie man sowas im zukünftigen Fall besser kommunizieren kann. Ich glaube, die Entscheidungen müssen früher kommuniziert, wenn im Vorfeld auch diskutiert werden. Und nein, ich habe noch kein Konzept fertiges dafür. Ich glaube, da muss man sich auch einfach hinsetzen und in Ruhe drüber nachdenken, was jetzt passiert und was schlecht passiert ist. Ich meinte eher, wie du das jetzt konkret diesen Fall erklären möchtest. Denn du wirst mit Sicherheit in die Verlegenheit kommen, das innerparteilich noch ein paar Mal öfters zu erklären und auch außerparteilich wahrscheinlich irgendwie auch nochmal zu erklären. Und wenn ich mir so manche Anträge einen Antrag auf dem zum Landesparteitag angucke, wird das auch auf dem Landesparteitag auch nochmal diskutiert werden. Auch da werden wahrscheinlich Medien vor Ort sein, wie es immer irgendwie ist. Also du wirst ein Konzept brauchen und deswegen einfach nur denk dran, mach es. Ja, wie gesagt, ich werde die Informationen auf den Tisch legen. Meines Wissens ist gerade so noch ein Blogpost auf dem Landesportal dazu entstehen. Und ich bin auch gerne bereit, die Informationen zur Verfügung zu stellen. Wann? Okay, Marcel, bist du mit deinen Fragen durch? Ich kann frühestens morgen erst damit fertig werden. Ich habe gerade heute Abend jetzt relativ wenig Zeit dafür mehr. Okay. Ja. Ja, nicht einfach. Ich habe mir gerade überlegt, also bei aller berechtigten Kritik, was das Verfahren betrifft und die Nicht-Diskussion, ich habe mich gerade erinnert an die letzte Plenarwoche. Da gab es eine Abstimmung über die neue Verfassung. Es haben zwei Abgeordnete des Landtages sich enthalten. Einer davon war ich. Da hat sich kein Schwein drum gekümmert. Obwohl das echt piratische Argumente waren, weil das Parlament zu feige war, die neue Verfassung dem Volk zur Abstimmung vorzulegen. Und jetzt haben wir ja eine ewig lange Redeliste, die eigentlich auch, gut, es sind neue Argumente gekommen, das sehe ich, aber die auch gar nicht so wirklich auf das, was Torge gesagt hat, eingehen oder was ich gesagt habe. Und wenn ich versuche, jetzt mal nach vorne zu denken, weil wir alle haben kein Interesse, schlechte Kommunikation innerhalb der Piraten, wie auch immer, in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich hoffe jedenfalls, dass unter uns hier heute Abend keiner ist, der Interesse daran hat, weiter. Wie kommen wir nach vorne? Das eine war die Frage, das wäre mein Vorschlag. Erstens, wir akzeptieren die Arbeitsbelastung von Torge und sagen, ja, okay, das macht er jetzt. Wir suchen nach einer Alternative. Und jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, was die Alternative außer der Pool-Diskussion sein könnte. Ich glaube übrigens wirklich, dass ein solcher Antrag eine Chance hätte, weil wenn man sagt, wir streichen die Vorteile der Fraktionsvorsitzenden und mit den gleichen Geldern, mit den gleichen Mitteln wird ein Pool für alle Abgeordneten eingerichtet. Das kann man ja vielleicht mal konkretisieren. Das andere ist, das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung aus den Grünen, es hat Situationen gegeben, wo ich gesagt habe, Leute, ich packe das abends nicht mehr. Ich komme dahin, ich mache das auch. Aber ist einer von euch bereit, mich hinzubringen oder auch wieder zurückzubringen? Weil ich es gesundheitlich nicht verantworten kann. Das hat angesichts der Vielzahl der Grünen damals... Ja gut, Angelika, ist eine interessante Frage. Ist natürlich nur schwierig. Du hast jetzt alle Teilnehmer gefragt. Wollen wir uns Piraten in Schleswig-Holstein vornehmen? Ja, das wäre auch eine Frage an den Landesverband. Weil man kann sagen, okay, jetzt ist es so, jetzt braucht er eine Entlastung. Wir suchen nach Alternativen. Ich weiß doch, dass jeder Pirat sich in den Arsch aufreißt, den wir haben. Deswegen mag ich diese Frage ja gar nicht öffentlich stellen.